Dialog 3. Bei der Gepäckausgabe. Dialog 3. At the luggage claim. Wo ist hier bitte ein Kofferkuli? Excuse me, where can I find a luggage trolley? Ein Kofferkuli. A trolley. Schauen Sie da drüben. Look, over there. Sie benötigen aber Münzen. But you need some coins. Die Wechselstelle ist gegenüber der Information. The exchange office is opposite the information desk. Vielen Dank. Thank you very much. Sie wünschen? Can I help you? Bitte geben Sie mir Kleingeld. Please give me some change. Wie möchten Sie es? How would you like it? In kleinen Scheinen oder in Münzen? In small notes or in coins? In Münzen, bitte. In coins, please. Hier, bitte. There you are. Nützliche Fragen. Bitte, wo ist hier eine Wechselstelle? Excuse me, where can I find an exchange bureau? Wo ist hier eine Postfiliale? Where can I find a post office? Wo ist hier eine Bank? Where can I find a bank? Wo ist hier ein Geldautomat? Where can I find a cash dispenser? Wo ist hier ein Briefkasten? Where can I find a letterbox?